Die Windelfabrik. Die Frau hält einen Beutel mit weißem Pulver in der Hand. Koks, würde ich sagen. Mit Freundinnen filmt sie an einem Lost Place, also einem schon lange verlassenen Gebäude. Morbider Scham und der Schauer des Verbotenen gehören zu solchen Clips dazu. Die Kamera hält Bilder einer aufgedunsenen toten Katze fest, die in einem von Backsteinen eingefassten Wasserbecken treibt. Irgendwo tief in der brandenburgischen Provinz, in einem winzigen Nest. Das mit dem Koks war natürlich ein Scherz. Die Hallen und Büros gehören zu einer insolvent gegangenen Windelfabrik, das wird langsam deutlich. Daher das weiße Pulver, es wurde wohl für die Herstellung verwendet und daher auch überall Windeln, in allen Größen. In einem Regal steht noch, was nach der Insolvenz von der Bürokratie noch übrig geblieben ist, eine Menge Aktenordner. Die Frau greift in ein Fach und liest, das Gericht hat ihr persönliches Erscheinen angeordnet, Gütetermin am Arbeitsgericht Köln. Bis heute wissen die Frauen nicht, dass ihr Koks-Scherz gar nicht so fern lag. Denn die Windelfabrik war laut italienischen Akten ein Joint Venture zwischen russischer und italienischer organisierter Kriminalität. Gelder sollen über Dubai in dieses Überbleibsel einer ehemaligen LPG, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, geflossen sein, das dann zur Windelfabrik wurde. In der Zwischenzeit muss jemand die Türen geschlossen haben. Bei meinem Besuch sah ich das vom Video bekannte Chaos durch dreckige Fenster. Die Ordner reihten sich nun in ein Regal, 4 Meter von meiner an die Scheibe gepressten Nase staubte es ein, unerreichbar fern. Ich hätte gerne darin geblättert. Vielleicht fanden sich Informationen über Geldbewegungen des Unternehmens. In benachbarte Hallen waren neue Firmen eingezogen. Irgendein Zuständiger fragte bei irgendeinem Verwalter an, doch man wollte mich nicht in das Gebäude lassen. Draußen an einer Halle am Ende des weiten Hofs stand noch immer in großen Buchstaben der ehemalige Name des Unternehmens, RAD Medical GmbH. Ich fragte mich durch die Straßen in der Umgebung. Ich recherchiere gerne in Dörfern. Die Menschen haben mehr Zeit, wenn man welche findet, sie sind weniger misstrauisch, man kann an Türen klingeln und fast immer kommt ein Gespräch dabei rum. Manchmal wird man hereingebeten. Ganz anders in den Städten, die Menschen wimmeln andere ab. Es ist eine Gewohnheit, die Türen bleiben lieber zu. In Niederwerbig, rund 60 Einwohner, gaben mir Menschen Adressen von Leuten, die mir etwas berichten können, riefen Menschen ehemalige Beschäftigte der Windelfabrik für mich an. Ein Mann bat mich in seine Küche und stellte mir ein Glas Mineralwasser hin. Jahrzehnte hatte er dort gearbeitet, zuerst für die LPG, dann für die Windelfabrik. Das T-Shirt für die Mitarbeiter hatte er noch griffbereit, die Erinnerungen nicht mehr ganz. Nachdem er einiges aus dem Gedächtnis gekramt hatte, nahm er das Telefon und kontaktierte einen ehemaligen Kollegen für mich. »Du, hier ist ein Journalist, der interessiert sich für die Windelfabrik.« Ich hätte gerne erfahren, wie mehrere Millionen Euro schmutziger Mafiagelder gerade hier landeten, so die Ermittlungsergebnisse zutreffend sind, hier, so weit ab vom Schuss. Doch von Italienern hat keiner meiner Gesprächspartner etwas gehört. Abgesehen von einem Mann. Seiner Erinnerung nach kamen nach der Insolvenz die Männer eines Unternehmens aus Italien, um die Maschinen abzumontieren. Er habe sich darüber gewundert, warum aus Italien. Die Maschinen seien auf dem Gelände zwischengelagert und dann nach Lettland oder Estland gegangen, so genau wisse er es nicht mehr. Und wie kam die russische organisierte Kriminalität hierher, nach Brandenburg? Aus Ermittlungsakten lässt sich das ein Stück weit nachvollziehen. Von der sizilianischen Staatsanwältin Nadia Caruso war ein Mann vernommen worden, Ivano Monaco, der in Köln gelebt und als Statthalter von Salvatore Rincivillo fungiert hatte, dem Boss eines in der Cosa Nostra nicht unwichtigen Clans. Der Clan hatte eine Zelle gebildet, die Kontakte über Nordrhein-Westfalen hinaus unterhielt. Monaco zufolge spielte es sich so ab. Sein Boss, Rincivillo, hatte ein Grillrestaurant in Licata auf Sizilien besucht. Dort sagte ihm jemand, wenn er nach Deutschland gehe, solle er 2 Männer treffen, die schon lange in Köln lebten, Vincenzo und Gabriele Solino. In einer Eisdiele in der Nähe des Doms in Köln sagte Vincenzo Solino dem Boss, er müsse unbedingt jemanden kennenlernen, den Vater eines jungen Mannes, der mit seinem Sohn gemeinsam in Haft war. Dieser Mann sei einer, der viel arbeite und viele Unternehmen habe. Inzwischen stolpere ich nicht mehr darüber, wenn ich in Akten immer wieder Arbeiten lese. Drogenhandel, Waffenhandel, Erpressung und Einschüchterung, alles ist Arbeiten. Es fällt mir schon gar nicht mehr auf. Es ist ja folgerichtig, dass Kriminelle das, womit sie ihr Geld verdienen, als Arbeit bezeichnen. Gegen Salvatore Rincivillo und seine neuen und alten Bekanntschaften wurde wegen allerlei Delikten ermittelt. Die Gruppe soll Bargeld nach Russland transportiert, Rom mit Drogen versorgt, Rauschgift von und nach Köln und Pforzheim gebracht und den Obst- und Gemüsegroßhandel in Fondi im Süden von Rom, einen zentralen Umschlagplatz, kontrolliert haben. Natürlich hat der Clan Rincivillo auch reichlich Morde im Curriculum. Auch in Deutschland gab es Hinweise auf verschiedene kriminelle Geschäfte. Sogar beim Stuttgarter Großbauprojekt S21 soll der Clan mitgemischt haben, beim Bau von 7 Häuschen oder Unterkünften. Ein Bericht der Karlsruher Kripo spricht auch von Verbindungen zur russischen organisierten Kriminalität und Aktivitäten des Clans in St. Petersburg. Und dann erfuhr die Karlsruher Kripo eben auch, dass Ivano Monaco sich für Salvatore Rincivillo um ein Investment in die RAD Medical gekümmert haben soll. Eine erste Tranche von 6 Millionen Euro sollte in die Windelfabrik fließen. In der Akte heißt es, das Unternehmen gehöre formell einem Konstantin Fichtner, hier Name geändert. Es sei aber auf Viktor Gruber zurückzuführen und der sei eine führende Persönlichkeit der russischen Kriminalität in Deutschland. Mit Gruber hatten die Leute vom Rincivillo-Clan laut Aktenlage tatsächlich Umgang. Man darf das, was Mafiosi miteinander reden, nie für bare Münze nehmen. Oft wissen sie nicht genau Bescheid oder übertreiben oder biegen sich Dinge zurecht, um Bella Figura zu machen. Auch aus strategischen Gründen sagen sie manchmal die Unwahrheit. Daraus erwächst ein Problem, denn da Mafia-Clans sich oft abschotten, ist es schwierig, Erkenntnisse zu gewinnen und man muss Gesagtes einer Realitätsprüfung unterziehen. Was den vorliegenden Fall anbelangt, gestaltet sich das schwierig. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat wegen Drogenhandels ermittelt und sich nicht um Windeln gekümmert und das Verfahren überdies eingestellt, weil es nicht genügend Anhaltspunkte gegen die Verdächtigen in ihrem Zuständigkeitsgebiet gab. Aus dem in italienischen Akten zitierten Bericht der Kripo Karlsruhe lässt sich leider nicht feststellen, woher die über die RAD Medical GmbH gegebenen Informationen stammen. Im Firmenregister findet man keine Hinweise auf Viktor Gruber. Die Polizei in Karlsruhe sagt, es seien keine eigenen Ermittlungen geführt worden und kann auch nicht weiterhelfen. Laut einem Artikel in der Märkischen Allgemeinen vom 6. September 2012 sei die RAD Medical GmbH in Besitz eines Handelskonsortiums mit Sitz in Dubai, der Green Gate Trading Gruppe. Der in den Akten genannte Konstantin Fichtner diente bei der RAD Medical nach Aktenlage nur als Geschäftsführer. Die Greengate Trading Gruppe ist an einer Briefkastenadresse registriert, nämlich unter dem Postfach 171373. Wenn der Clan Rincivillo 6 Millionen Euro in die Windelfabrik investiert hat, war er entweder ganz schön doof, die RD Medical verzeichnete für das Jahr 2014 einen Jahresüberschuss von lediglich 15.107,59 Euro. Oder man hatte mit dem Investment ganz andere Dinge im Sinn und die Windelfabrik diente nur als Vehikel. Im Januar 2016 intensivierten sich die Kontakte des Bosses Salvatore Rincivillo mit Personen in Deutschland. Italienische Ermittler hörten zu, wie Transporte größerer Mengen Bargeld über Deutschland nach Russland geplant wurden. In einem ersten Versuch sollten 200.000 bis 300.000 Euro geschmuggelt werden. Die Gruppe arbeitete dafür auch mit einigen Personen an Flughäfen zusammen, die für die Sicherheitskontrollen verantwortlich waren, und wollte Privatjets einsetzen. Nach Aktenlage ermittelten auch die italienischen Behörden nicht zu der Windelfabrik. Im Jahr 2016 verschärfte sich dort die Lage, berichtet die Märkische Allgemeine am 3. Juni 2016. Die Mitarbeiter der Fabrik hätten 3 Monate kein Gehalt bekommen. Dazu habe das Unternehmen Kurzarbeitergeld erhalten und für sich behalten. Noch dazu beobachteten manche Mitarbeiter, so der Artikel, wie nachts Lastwagen vorfuhren und den Lagerbestand aus den Hallen wegbrachten. Ware im Wert von 500.000 Euro sei es gewesen. 2 Journalisten der Zeitung befragten 5 Leute aus der Belegschaft. Sie berichteten von einem Russen, der im Dezember als Chef aufgetreten sei, in Begleitung von mehreren Bodyguards. Ihre Namen wollten sie nicht nennen, aus Angst. Im Sommer 2023 ist Salvatore Rincivillo in Italien zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, Ivano Monaco zu 18 Jahren.